Obwohl Mario Jiménez Parteigänger eines utopischen Sozialismus war, hatte er es bald satt, seine ohnehin ungewissen zukünftigen Freund dem Kinderarzt in den Rachen zu werfen. Er baute einen Holzgitterstall, in den er seinen geliebten Sohn sperrte, fest davon überzeugt, nur so eine Siesta halten zu können, die nicht mit einem Begräbnis ende. Als dem kleinen Jiménez die ersten Zähne kamen, brachten die Gitterstäbe seines Käfigs bald an den Tag, dass der Sprössling versuchte, sie mit seinen Milchreißern durchzusägen. Mit aus dem Zahnfleisch ragenden Splittern sorgte er für einen neuen Gast im Haus und in Marios Geldbeutel, den Zahnarzt. Und als Television Nacional eines Mittags verkündete, am Abend werde man Ausschnitte aus Pablo Nerudas Dankesrede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Literatur in Stockholm übertragen, da musste Mario sich Geld zusammenpumpen, um die lauteste und feuchteste Fiesta in Gang bringen zu können, derer man sich noch Jahre danach in der ganzen Gegend erinnern würde.